a transformation of the mind. Not accept things as they are. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. Be water, my friend. To understand is to transform what is. You are everything. Hare Krishna, meine wunderschönen tanzenden Blumenkinder im Garten Gottes. Willkommen zu einer neuen Episode von Seelenfutter, dem psychedelisch-spirituellen Podcast, der einzige seiner Art, dessen Klangfrequenz bei gebärenden Müttern dazu führt, dass ihre Babys anstatt schreiend, lachend und mit einem seligen Gesichtsausdruck zur Welt kommen. Das ist ein von zahlreichen Hebammen bestätigter Fakt. Schon nach wenigen Minuten wird sich ein wohliges Gefühl in euch einstellen, ähnlich dem, welches ihr verspürt habt, als ihr das erste Mal als Kind einen schneebedeckten Hügel mit dem Schlitten runtergerutscht seid. Nicht im Schoß eures alkoholkranken Vaters, nein, eher im heiligen Schoße Jesu. Schon mal was von Ramdas gehört? Nein? Dann wird es höchste Zeit, meine Freunde. Richard Alpert war Psychologe an der Harvard-Universität, wo er zusammen mit Dr. Timothy Leary an der Erforschung psychedelischer Substanzen zusammenarbeitete. Beide flogen wegen ihrer umstrittenen Untersuchung 63 von der Uni. Timothy Leary wurde später zum LSD-Messias der Hippie-Bewegung in den 70ern, dessen Slogan Turn on, Tune in, Drop out weltberühmt wurde. Alpert suchte nach Erklärung für seine psychedelischen Erfahrungen und bereiste deshalb 67 Indien, wo er dann auf den indischen Heiligen Neem Karoli Baba traf, besser bekannt als Maharaji, welcher zu seinem spirituellen Meister wurde und ihm den Namen Ramdas gab, was übersetzt so viel heißt wie Diener Gottes. Seit dieser Zeit hat er viele Vorträge und Seminare gehalten und unter anderem Bücher geschrieben, welche ich euch eigentlich alle nur empfehlen kann. 97 erlitt er leider einen Schlaganfall und lebt heute auf Maui, Hawaii, wo er noch immer als Lehrer tätig ist. Eins meiner Lieblingsbücher von ihm, Schrot für die Mühle, erklärt die Ebenen unserer Realitätswahrnehmung in einer Art Fernsehmetapher, was ich sehr interessant finde. Er verglich unsere Wahrnehmungsebenen mit den Kanälen eines Fernsehers, als hättest du quasi eine Drehscheibe an deinem Kopf und könntest die Sender wechseln. Auf dem ersten Kanal sieht man die rein physischen, materiellen Aspekte der Menschen um uns herum, also Mann, Frau, dick, alt, jung, groß, klein. Je nach unserer Orientierung und Einstellung, die wir auf dieser Ebene haben, legen wir unser Augenmerk mal dann auch anders. Wenn du zum Beispiel stark sexuell orientiert bist, dann siehst du jeden in einer von drei Kategorien auf dieser Ebene, also attraktiv, hässlich oder als Konkurrent. Wenn du deine Nase nicht magst, dann achtest du auf die Nasen der anderen. Und so weiter. Also je nachdem, was dir auf dieser physisch-materiellen Ebene gerade wichtig erscheint, auf diese Dinge achtest du. Auf dem zweiten Kanal sehen wir die psychosozialen Aspekte. Wir sehen die Rollen der Menschen und ihre Geschichte. Also wir sehen Lehrer, wir sehen glückliche Kinder, wir sehen unzufriedene Mütter, wir sehen Richter, Steuerberater und so weiter. Kanal 3 ist, wie er sagt, der New Age Kanal. Wir unterteilen in Sternzeichen und Archetypen. Der eine ist Waage, Jungfrau, Fisch. Der eine ist mehr Typ Herrscher, der andere mehr Typ Kind und so weiter. Die ersten drei Kanäle sind also eine Matrix aus individuellen Unterschieden, in denen wir uns einteilen und beurteilen. Verpackung quasi. Auf Kanal 4 sind wir alle nur Entitäten, Einheiten, die sich durch ihre Augen gegenseitig anschauen. Man sagt ja auch, die Augen seien das Fenster zur Seele. Also wir sind Seelen, die aufgrund ihrer Verpackung von Kanal 1, 2 und 3 komplett verschiedene Lebenserfahrungen gemacht haben. Die Seele wird in der Verpackung einer privilegiert aufgewachsenen heißen Blondine eine andere Erfahrung machen als der Sohn eines alkoholkranken Hafenarbeiters aufgewachsen in einem sozial schwachen Bezirk. In Kanal 1 bis 4 können wir uns noch in der Vielfalt verlieren. Aber auf Kanal 5 sind wir alle eins, welches sich im Vielen manifestiert. Es ist also, als würde man zwei Spiegel gegenüberstellen, ohne dass irgendetwas dazwischen ist. Es ist quasi das Selbst, das sich in diesem gegenseitigen Blick selbst erkennt. Wir sind das eine, das in der Vielheit Verstecken spielt. Und auf Kanal 6 schließlich verschwindet alles. Wir, die Kanäle und alles, was außerhalb von uns ist, löst sich auf und geht in das Formlose ein. Die Buddhisten sagen dazu Nirvana, Taoisten nennen es das ewige Tao, Hinduisten sagen es ist Brahma. Es ist letztendlich das Unaussprechliche jenseits der Form, aus dem jede Form entspringt. Alles besteht einfach, aber ohne Form, denn um die Form überhaupt zu erkennen, müsste man von der Form getrennt sein. Und vielleicht liegt hinter dem biologisch notwendigen Schreien eines Babys, das auf die Welt kommt, die höhere Symbolik des Herzschmerzes, sich von dieser Quelle zu trennen, von Gott. Und das tut weh. Autsch. Denn nachdem du geboren wirst, kommt irgendwann der Schlüsselmoment, wo du anfängst tatsächlich zu glauben, dass du getrennt bist. Du begibst dich auf den Pfad des Jemandwerdens in Kanal 1 und 2. Und die Anspannung, jemand zu werden, kommt von der Ursehnsucht, wieder ins Ganze zu kommen, nach Hause zu gelangen. Nur versuchst du es jetzt, indem du nach Anerkennung suchst, indem du in dich reinfrisst, durch Drogen, durch Sexualität, alles Dinge, die dir das Gefühl geben, zu Hause anzukommen. Und das wichtigste Werkzeug, das du auf Kanal 1 und 2 entwickelst, um als erfolgreiches, effizientes, abgetrenntes Wesen in diesem System zu funktionieren, ist dein denkender Verstand, welcher süchtig macht, weil er uns so viel Macht gibt, technische Errungenschaften zum Beispiel. In der Schule lernen wir den Spruch, ich denke, also bin ich. Wir identifizieren uns komplett mit unserem Verstand. Und kaum stehen wir morgens auf, rattert er los und wir geben nur den Dingen eine Bedeutung, die innerhalb unseres Verstandes erfasst werden können. Dinge, die vom Verstand nicht begriffen werden können, betrachten wir als irrelevant. Also verbringen die meisten Menschen ihr gesamtes Leben in Kanal 1 und 2 und bauen sich dort ein Nest für sich und ihren Verstand, wo sie sich selbst erklären, was sie selber sind, was sie nicht sind und wie die Welt ist. Und egal wie beschissen und miserabel dieses Nest ist, verlassen sie es nicht. Ramdas gibt da einen ganz guten Vergleich und beschreibt ein Foto von einem misshandelten Kind, was von seiner Mutter getrennt wird durch die Polizei. Und die Polizistin auf dem Foto, die das Kind hält, erscheint total mütterlich und sorgend und liebevoll, während die leibliche Mutter im Hintergrund total grimmig und bösartig dreinschaut. Und obwohl das Kind so schlecht behandelt worden ist von seiner Mutter und die Zigaretten auf ihm ausgedrückt hat und so weiter, schreit das Kind nach seiner Mama. Wir sind so sehr verhaftet in unsere Identitäten auf Kanal 1 und 2, dass wir alle Informationen, die von den restlichen, den spirituellen Kanälen kommen, ignorieren. Wir haben zum Beispiel ein mystisches Erlebnis. Vielleicht stirbt jemand und wir träumen die Nacht zuvor von der Person oder es passiert irgendwas anderes Komisches. Dann fängt unser Verstand sofort an zu rationalisieren und zu sagen, boah, was für ein komischer Zufall oder was für eine interessante Halluzination. Und wenn du beginnst aufzuwachen, begreifst du langsam, dass Kanal 1 und 2, die vorher komplett real und relevant aussahen, wo du eine Person bist mit deiner persönlichen Geschichte, deinen Überzeugungen, Job, Haus und Auto, nur noch relativ real sind. Und die Methoden und Ereignisse, die das Aufwachen initiieren, einleiten, sind so verschieden, wie es verschiedene Individuen gibt. Bei Ramdas schien das seine LSD-Erfahrung gewesen zu sein, aber das muss nicht bei jedem der Initiator sein. Und ich glaube, Timothy Leary war einfach überzeugt, dass LSD der sicherste Weg ist, um aus der Verpackung in Kanal 1 und 2 zu kommen, und war zu festgefahren in seiner Methode und dachte, sie wirkt jetzt bei jedem. Das kommt, glaube ich, auch in dem Film Fear and Loathing in Las Vegas. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da kommt das vor, wo Hunter Thompson darüber spricht, dass viele Hippies am Ende Fleischhaken der Realität zum Opfer gefallen sind. Also der Konsum psychedelischer Substanzen allein bewirkt noch lange nicht, dass die Leute aufwachen und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es ist in erster Linie Arbeit an sich selbst und die geschieht nicht einfach nur, weil du dir einen Zettel einwirfst. Und kann sogar bei manchen Leuten unter schlechten Umständen eher gefährlich sein, wenn man das Zeug vor der PlayStation nimmt oder auf irgendeiner Party, um sich nur abzulenken. Das ist sicherlich nicht die richtige, geeignete Art, solche Sachen zu nehmen. Also Vorsicht, Leute. Ich glaube auf jeden Fall, dass in der heutigen Zeit in Berufen, wo unmittelbar den Menschen geholfen werden soll, wie zum Beispiel in der Therapie, in der Psychotherapie, zu viel Wert auf die persönlichen Geschichten und die Verpackung der Patienten gelegt wird. In Kanal 1 und 2, wie Rahm das sagen würde. Man bohrt in der Vergangenheit rum, versucht aufzuarbeiten und gerade zu rücken, die äußeren Umstände im Nest des Verstandes zu verändern, manchmal auch künstlich in Form von Psychopharmaka. Und ich sage ja nichts, natürlich gibt es Menschen mit einem chemischen Ungleichgewicht und die brauchen dieses Zeug. Aber verdammt, wieso sind so viele Therapeuten hoffnungslos überfüllt und die Wartezeiten ewig? Also entweder scheint dieser Berufszweig nicht so erfolgreich zu sein oder ist es unsere Gesellschaft, die gefickt ist, die Leute krank macht? Fehlt uns vielleicht der Bezug zu höheren Ebenen unseres Bewusstseins? Ich meine ja nur, hab nur so ein Gefühl. Vielleicht sehe ich das auch zu schwarz und überhaupt, wer bin ich schon, um mir ein Urteil zu bilden? Ich bin halb zurückgeblieben, hab's gerade so durch die Realschule geschafft. Das ist meine Verpackung. Auf jeden Fall weiß ich, wie es mir besser geht, wenn ich mich mal wieder beschissen fühle. Und beschissen fühle ich mich dann, wenn ich mal wieder nicht im gegenwärtigen Moment bin. Und es geht mir dann besser, wenn ich meine Vergangenheit Vergangenheit sein lasse und versuche loszulassen. Genauso ist es mit der Zukunft. Denn meistens ist es doch so, dass wenn du an deine Vergangenheit denkst, schlechte Dinge hochkommen und wenn es schöne Ereignisse sind, dann erfreuen sie dich vielleicht anfangs und danach fällst du in eine Art nostalgisches Gefühl von der guten alten Zeit. Und wenn du an die Zukunft denkst, dann bist du angespannt und planst in deinem Kopf und kriegst nichts mehr mit von den Leuten um dich herum. Und das Ding ist, den Scheiß loszulassen, deine Vergangenheit, deine Zukunft und dich zu erinnern, dass du Teil des Universums bist. Du bist aus dem beschissenen Big Bang, falls es ihn wirklich so gab, rausgesprungen wie ein Kaninchen aus dem Zylinder. Überleg mal, wie viel Scheiße passieren musste, damit du überhaupt einen Atemzug machen konntest auf dieser wunderschönen blauen Murmel, die in der perfekten Distanz zur Sonne steht, damit hier überhaupt Leben möglich ist. Deine Vorfahren mussten durch eine Menge Scheiße gehen, Treibsand, Vulkanausbrüche. Es gab Zeiten, da schienen Krokodile und verdammte wirbellose Kriechtiere das Spiel ums Überleben zu gewinnen. Ja, und trotzdem haben sie es geschafft. Und hier bist du. Denkst daran, wieso dir niemand auf Facebook ein Like für dein Kätzchenvideo dagelassen hat. Alles, was ich sagen will, ist, du bist ein Wunder. Was nicht heißt, dass du dein Scheißverhalten und Fehler ignorieren sollst. Wenn du nämlich wirklich lernst, achtsam zu sein, dann wirst du dem Kreislauf deiner negativen Gedankenmuster nämlich gewahr, wirst dir deines schlechten Verhaltens, das meistens eine Autopilotreaktion deines Verstandes ist, bewusst. Du schaffst Raum zwischen dir und dieser Kettenreaktion. Und aus diesem Raum heraus, Leute, geschieht Veränderung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht geht ihr das nächste Mal, wenn ihr wieder eure BHs und schwarzen Sadomaso-Kostüme bestellt, über den Link rechts oben in der Menüleiste meiner Homepage auf Amazon, was eine tolle Möglichkeit wäre, meinen Podcast zu unterstützen. Oder du hast keinen Bock, dem Gezeter deiner Freundin zuzuhören, gelangweilt von der Jammerei, die ständig vor den Leuten auf dich niederprasselt. Du kannst dem Pfarrer in der Kirche einfach nicht zuhören und dir ist nicht wichtig, was der Richter in deiner Verhandlung zu sagen hat. Wenn du dem ganzen Wahnsinn entfliehen willst, dann ist ein Probeabo bei Audible genau das Richtige für dich. Im ersten Probeabo ist ein Hörbuch gratis. Du kannst dir also einen dicken Wälzer von Stephen King oder irgendeinem anderen guten Autor nach Wahl komplett umsonst reinziehen. und jederzeit kündigen und das Ding danach behalten. Den Link findet ihr auch auf meiner Seite. Also verdammt, wieso nicht? Du hast nichts dabei zu verlieren. Natürlich müsst ihr das alles nicht tun und ich bin froh, wenn ihr mir auch so zuhört. Verdammt, ich brauche das Geld. In diesem Sinne, bleibt sauber, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt noch Bimini Road mit The Mark of a Good Man.